es ist so ein bisschen, soll ich mal sagen, vielleicht unangemessen oder ein bisschen schräg, wenn man von seiner eigenen Befindlichkeit redet, wo es um Morde geht, wo es um Sprengstoffanschläge geht. Aber natürlich hat dieser Prozess verändert ja auch die Leute, die da ständig hinfahren müssen, ständig mit diesem Wahnsinn konfrontiert sind, ständig auch mit den Verzögerungen konfrontiert sind. Es ist ja so, dass das letzte halbe, dreiviertel Jahr davon gekennzeichnet war, dass man im Grunde genommen mit angezogener Handbremse Vollgas gefahren ist und eigentlich nicht so richtig vorangekommen sind. Das Gummi von den Reifen dampft, aber im Grunde ist da nicht viel passiert. Und das Schlimme dabei ist, dass im Grunde genommen die allermeisten Fragen, die zu Beginn des Prozesses einfach im Raum standen, auch nach wie vor überhaupt nicht beantwortet sind. Das ist das Erschütternde. Natürlich ist wahnsinnig viel passiert in diesem Gerichtssaal alleine, aber nicht nur dort, sondern auch in den inzwischen 10 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. 10, sowas hat es noch nie gegeben, zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik. Es kommt vermutlich sogar noch ein 11. dazu in Brandenburg. Das ist auch bitter nötig. Also die Brandenburger haben es bitter nötig, den NSU-Zusammenhang auch für ihr Bundesland zu untersuchen. Das sieht ganz gut aus. Das hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass sich in den letzten Wochen doch sehr deutlich herausgestellt hat, dass das die Abteilung des Brandenburger Innenministeriums, die für Verfassungsschutz zuständig ist, definitiv Verantwortung dafür trägt, dass eine frühe Verhaftung der 3 Personen, der 3 damals gesuchten Personen, nicht stattfinden konnte. Das lässt sich inzwischen anhand von amtlichen Dokumenten beweisen. Da können wir auch gerne noch drauf eingehen. Aber insofern hat es Brandenburg auf jeden Fall nötig. Also ein Wort vielleicht auch nochmal zu den Untersuchungsausschüssen. Das ist jetzt nicht einfach nur geil, dass es so viele Aufarbeitungsgremien gibt, die an unterschiedlichen Ecken dieses ganzen Komplexes arbeiten, weil sie qualitativ sehr unterschiedlich arbeiten. Es sind etliche dabei, die eigentlich nur Mist bauen, die eigentlich wirklich Papier produzieren, um die Sache zu begraben. Also der eigentliche Sinn von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist es tatsächlich, eine Sache zu begraben, zu bearbeiten, zu sagen, so, das haben wir jetzt durch, wir haben es verstanden, so und so sieht's aus, Thema erledigt. Viele machen das auch, also in Stuttgart zum Beispiel, der baden-württembergische parlamentarische Untersuchungsausschuss zu dem Thema, hat zwar viele Ungereimtheiten festgestellt, hat dann aber gesagt, ja, wir konnten es auch nicht lösen, das wird wohl ungeklärt bleiben, was gerade in Baden-Württemberg eigentlich eine haarsträubende Aussage ist, weil da sind so viele Ungereimtheiten, dass es nicht mehr geht. So, und aber es gibt eben auch fantastische parlamentarische Untersuchungsausschüsse wie den thüringischen. Also da gibt es ja inzwischen schon den 2. Und die haben schon, der erste Bericht von denen ist unglaublich gut, unglaublich straight in den Aussagen, unglaublich viel weiter als zum Beispiel der auch nicht üble erste Bundestagsuntersuchungsausschuss, die auch schon sehr viele Ungereimtheiten benannt haben, aber allerdings immer unter dem Label Pannen, Versagen, Versehen und solche, also Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Behörden und so weiter. Aber das haben die Thüringer so nicht herausgearbeitet. Die sprechen von Desaster, die sprechen von bewussten Verantwortungslosigkeiten auf Seiten der Behörden, und das ist schon ein enormer Fortschritt. Also die sind sehr unterschiedlich zu bewerten. Dann haben wir den Prozess, aber wir haben, wenn ihr mal auf der NSU Watch Homepage schaut, da ist ganz am Anfang des Prozesses von Andreas Förster, einem investigativen Journalisten aus Berlin, ein Artikel geschrieben worden, so die Fragen, die der Prozess beantworten könnte. Es ist super interessant, sich das anzuschauen. Und wenn ich mir das heute anschaue, dann stelle ich mit ziemlichem Entsetzen fest, dass ich sehr, sehr viel Zeit in einem Prozess verbracht habe, in dem im Grunde keine einzige von diesen Fragen so geklärt ist, dass man sagen kann, da gibt es jetzt keine Zweifel mehr. Und auch das, was uns als Aufklärung verkauft wurde, ist keine solche. Beispiel, das war ja der Wahnsinn, mit welcher dramaturgischen Finesse die Aussage von Beate Zschäpe im Dezember vorbereitet wurde gesagt, ja, das kommt jetzt, dann wurde es nochmal verschoben, dann kam dieser an, diese neuen Verteidiger von ihr dazu, dann alle waren in Aufruhr, was wird sie sagen, wird sie irgendwas zum Verfassungsschutz sagen, wird sie irgendjemand beschuldigen, wird sie irgendwas tatsächlich aufklären, und ihr wisst, dass sie das nicht getan hat. Sie hat am 9. Dezember eine Aussage vortragen lassen, in der sie im Grunde genommen sich selbst als Opfer stilisiert, indem sie sagt, sie war diesen beiden Männern hörig, sie war abhängig von ihnen und auch von dem Geld, was sie durch die Bankraube erbeutet haben. Sie habe von den Morden erst im Nachhinein erfahren und sei dann jedes Mal sehr, sehr entsetzt gewesen und habe gesagt, das dürft ihr nicht machen und lasst das und so weiter. Also wirklich auch sehr lebensfern, diese Geschichten. Und sie hat ein paar Erklärungen oder Aufklärungen behauptet, die so einfach nicht stimmen können. Das ist zum einen der sogenannte Stollendosenanschlag in der Kölner Propsteigasse, wo sie gesagt hat, das waren die beiden Uwes, so werden die übrigens überall genannt, so als wären es irgendwie Kumpels oder so, die beiden Uwes, dass die diese, also die Geschichte ist schnell erzählt, das ist, also es ist eine Stollendose in einem Lebensmittelgeschäft abgegeben worden, und zwar hat da jemand eingekauft und hat dann gesagt, ach Mensch, ich habe mein Geld vergessen, ich lasse mal meinen Korb hier, bin gleich wieder da und bezahle das, und er ist dann nicht wiedergekommen. Und das Irre ist, diese Stollendose lag in so einem Korb dann einen Monat über Weihnachten bis in den Januar 2001 in diesem Laden herum, in dem sich wahnsinnig viele Leute bewegt haben, der zum Teil gerade zu Stoßzeiten von Schulkindern, mit Schulkindern voll war, die da halt irgendwas morgens gekauft haben. Und die Kinder von dem Betreiber dieses Ladens, die sind immer um diese Stollendose rumgeschlichen. Ne? Wird ja nicht abgeholt, das macht natürlich noch neugieriger. Und irgendwann hat die damals 19-jährige Tochter des Hauses diese Dose aufgemacht und hat sofort gesehen, ups, da ist so eine Campingkartusche, sowas ähnliches wie eine Campingkartusche drin, hat es schnell wieder zugemacht, in den Korb zurückgelegt und ist um einen Tisch herumgegangen. Und diese Bewegung in diesen 10 Sekunden, die diese Zündung gebraucht hat, bis die Bombe explodiert hat, hat ihr im Grunde das Leben gerettet, weil die Tischplatte die Wucht der Explosion abgehalten hat. Sie war dennoch schwerst verletzt, lange auf der Intensivstation mit ganz furchtbaren Verbrennungen am ganzen Oberkörper. Also sie hat auch als Zeugin ausgesagt. Und das war auch eine der, also gerade wenn die Opferzeugen im Zeugenstand sind im Münchner Prozess, das läuft einem kalt den Buckel runter. Das ist einfach Wahnsinn. Das sind wahnsinnig bewegende Momente, Leute, die sowas überlebt haben, zu hören, wie sie damit umgegangen sind, was sie erlebt haben, wie das für sie gewesen ist. Und die junge Frau hat das, wie gesagt, überlebt. Und die Geschichte, so wie Beate Zschäpe sie erzählt, ja, die beiden Uwes waren das, die haben diese Stollenbombe gebaut, die haben die da abgegeben, kann so nicht stimmen. Denn die Zeugenaussagen darüber, wer das war, wie die Person aussah, also die Phantombilder, die da entstanden sind, die sehen einfach ganz anders aus. Die sehen eher aus wie ein damaliger V-Mann des Verfassungsschutzes, Johann Helfer mit Namen. Und dieser Spur ist nie nachgegangen worden. Und ein wesentlicher Moment der Unglaubwürdigkeit ist auch die Tatsache, dass dieses Lebensmittelgeschäft als solches, als ein ausländisch betriebenes Geschäft, also von Nichtdeutschen betriebenes Geschäft oder nicht deutschstämmigen, um es korrekt zu sagen, schon deutsche Staatsbürger, also das ist auch immer sehr diffizil, das klarzustellen, was man meint, denn dieser Laden hatte einen uralten Traditionsnamen, den kannte jeder auch unter diesem Namen, sehr versteckt in der Innenstadt von Köln. Und dass dieser Laden von einer iranischstämmigen Familie betrieben wurde damals, das konnte nur jemand wissen, der aus Köln kam und der in diesem Laden schon mal war. Und daher kommt unsere zwingende Annahme, dass es da Leute aus Köln geholfen haben und unter Umständen eben auch an diesen Verbrechen beteiligt waren, eben diese Stollenbombe dort abgegeben haben. Und die Bundesanwaltschaft, also die Anklagebehörde im NSU-Prozess, möchte darüber überhaupt nicht verhandeln, in diese Richtung ist nicht ermittelt worden. Es bleibt dabei, sie bleiben ganz stur bei ihrer sehr, sehr eng geführten Anklageschrift und behaupten, diese ganzen Verbrechen, über die wir sprechen, sind von genau diesen zwei Uwes, Uwe Mundlos und Uwe Böhnert, begangen worden mit Beate Zschäpe im Hintergrund, die diese Logistik unterstützt hat, die die Dokumentation unterstützt hat, die die Legendierung, also die Geschichte, die sie als Privatpersonen in Zwickau und in Chemnitz erzählt haben, besorgt hat, indem sie zum Beispiel mit den Nachbarn ab und, nicht ab und zu, sondern eigentlich ständig Piccolos getrunken hat und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt aber nur ein Beispiel dafür, wie wenig glaubhaft das ist. Es gibt noch diese andere Geschichte, dass sie gesagt hat, in ihrer Aussage auch, die Ermordung von Michelle Kiesewetter und die schwere Verletzung, der sollte ja auch umkommen, wie ihr Kollege Martin Arnold, der hat ja den Kopfdurchschuss wie durch ein Wunder überlebt. Also das muss man auch immer dazu sagen, es wird immer nur von Michelle Kiesewetter gesprochen, aber ihr Kollege sollte ja genauso sterben, hat das aber wie gesagt überlebt, wird vollkommen durch, man hat auch ausgesagt, das war auch ein Tag, wo uns echt schwindelig geworden ist von der von dieser Atmosphäre, die dadurch entstand, dass jemand dahin kam, der sowas überlebt hat, der sowas erlebt hat. Und sie sagt, dieser Anschlag sei von den beiden Uwes nur gemacht worden, damit sie endlich an richtig gute Pistolen kommen. Und das ist so haarsträubend, weil das ist so unglaubwürdig, das ist so lebensfern. Ich muss doch, um an zwei Polizeipistolen kommen, nicht zwei Leute umbringen. Das ist völlig unnötig. Also wenn man es jetzt mal versucht irgendwie sich nachzuvollziehen, was da der Gedanke dahinter gewesen sein könnte. Also das ist unglaubwürdig und vor allen Dingen, was Heilbronn angeht, widersprechen wesentliche Zeugenaussagen der Version der Bundesanwaltschaft. Ich will euch das kurz sagen, man merkt, ich steige sofort in die Detailgeschichten ein, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Die Bundesanwaltschaft sagt, also Heilbronn liegt am Neckar, und direkt am Ufer des Neckars ist diese Theresienwiese, das ist eine Art Festwiese in dieser schwäbischen Stadt und auf dieser Festwiese hat die Ermordung von Michelle Kiesewetter und der Anschlag auf ihren Kollegen stattgefunden und diese Wiese ist, oder der Tatort auch, ist verbunden mit so einer Fußgänger- und Radbrücke über den Neckar und auf der anderen Seite ist so ein Parkplatz und die Geschichte der Bundesanwaltschaft geht immer nach demselben Schema, die haben sich ein Wohnmobil gemietet, haben da die Fahrräder dran oder reingestellt, sind irgendwo hingefahren, haben ihr Fahrzeug abgestellt, sind mit den Fahrrädern zu den Tatorten, haben ihre Verbrechen begangen, sind dann wieder zurückgeradelt. Dadurch, dass sie mit Fahrrädern unterwegs waren, natürlich auch schwer zu lokalisieren, schwer zu finden, sehr wendig, also können es wesentlich besser davon sich machen als mit einem Fahrzeug zum Beispiel. So, und das ist die Version der Bundesanwaltschaft. Sie kommen also über diese Neckarbrücke. Es ist bekannt allen im ganzen Ort Heilbronn und Umgebung, dass die Polizisten dort oft stehen und Mittagspause machen und eine rauchen oder sonst irgendwas, sind dahin, haben angeblich nach Beate Zschäpe, um deren Waffen zu bekommen, die umzubringen versucht, bei Michelle Kiesewetter hat es geklappt, bei ihrem Kollegen nicht, und sind dann wieder zurück und abgehauen. Tatsache ist aber, dass es 6 Zeugen gibt, die ein ganz anderes Bewegungsprofil von Tätern beschreiben. Die sagen nämlich, die sind nicht etwa in diese Richtung über den Neckar weg, sondern sind in den Park, also anschließend an die Theresienwiese ist ein Park, durch diesen Park in eine völlig andere Richtung gelaufen. Und diese 6 Personen sagen alle, sie haben blutverschmiert, also Personen mit blutverschmierten Armen gesehen. Die eine Person hat gesagt, die waren noch am Neckar, um mit Wasser das Blut abzuwaschen. Die nächste Person sagt, ein Stückchen weiter, es hat sich jemand in die Büsche geflüchtet, als ein Hubschrauber über diese Szene flog. Die nächste Person sagt, es ist jemand quasi im Hechtsprung in ein Auto reingesprungen, auch mit blutverschmierten Armen. Und das findet aber alles woanders statt. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die beiden Uwes, also bitte immer in Anführungszeichen denken, an dieser Tat beteiligt waren. Dafür sprechen einige Hinweise. Aber es ist viel wahrscheinlicher noch, dass auch andere Personen daran beteiligt waren. Es waren ja auch andere Waffen. Es ist zum ersten Mal nicht die Cesca 83, mit der die rassistischen Morde begangen wurden, verwendet worden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass andere Personen, die eben auch in eine andere Richtung geflohen sind, an diesen Taten beteiligt sind. Und das bedeutet nicht nur, dass unsere These, dass es natürlich mehr waren als nur diese 3 Personen, und ihr kleines Unterstützerinnen- und Unterstützerumfeld, sondern dass es ein Netzwerk, ein bundesweites Netzwerk war, in dem Kontakte gespielt haben, oder wo sie Kontakte haben spielen lassen, wenn sie in bestimmten Orten Anschläge geplant haben und dort auch Hinweise bekommen haben, also auf Fluchtwege, auf bestimmte Geschäfte, die in nicht deutscher Hand sind oder waren. Und das, also das würde sowohl in der in dieser Kölner Geschichte, die ich zuerst erzählt habe, auch als auch in dieser Geschichte zutreffen. Und das bedeutet aber auch, dass diese Leute immer noch rumlaufen. Das heißt also, Leute, die an diesen Morden beteiligt waren oder an diesen Anschlägen beteiligt waren, immer noch straflos durch die Gegend laufen und auch nicht bekannt sind und im Grunde genommen Ermittlungen in diese Richtung auch nicht mehr stattfinden. Jetzt bin ich, wie gesagt, also ich habe den Vortrag wirklich schon sehr, sehr oft gehalten, bin jetzt mal ganz anders eingestiegen, um euch klarzumachen, mit was man da konfrontiert ist. Die Aussage von Beate Zschäpe hat nochmal den ganzen Prozess total verlangsamt. Also dadurch, dass sie seit Mitte vergangenen Jahres versucht hat, ihre Altverteidigung, wie wir sie nennen, um das deutlich zu machen, loszuwerden und neue Anwälte zu bekommen. Und diese neuen Anwälte, also die der Matthias Rasel und der Hermann Borchert, die sind die beiden neuen Anwälte nach Wahl von Beate Zschäpe, die ihr geraten haben, eine Aussage zu machen. Was ziemlich haarsträubend ist, weil wenn jemand 250 Prozesstage lang schweigt und dann auf einmal dieser Person, diesem Angeklagten oder der Angeklagten einfällt, jetzt werde ich doch was sagen, dann ist das auch prozesstaktisch eigentlich kaum nachvollziehbar. Sie wird dafür auch in der Beurteilung der Schuld- und Strafzumessung wird sie dafür keine Credits mehr bekommen. Das ist einfach viel zu spät. Das gilt übrigens auch für Ralf Wohlleben, den zweiten der Angeklagten, die jetzt ausgesagt haben. Ne? Nach 250 Prozesstagen ist das schon in sich unglaubwürdig, was sie da erzählt haben. Und das gilt übrigens auch für Ralf Wohlleben. Jetzt mache ich es immer so, dass ich doch auch nochmal um ja, wie soll man sagen, das Geschehen im Prozess zu verdeutlichen, euch quasi einlade auf einen Rundgang durch diesen Sitzungssaal in München, weil es eigentlich alle Themen abdeckt, die wir durcharbeiten wollen heute Abend und mit der Betonung auf Arbeit, weil es ist tatsächlich, es ist wahnsinnig viel, es ist wahnsinnig wirr, es ist anstrengend, es ist, man muss ja, es geht nicht, man kann nicht nur den Prozesssaal betrachten, den Prozess in München betrachten, sondern man muss immer den ganzen Komplex mitdenken. Das heißt also, was passiert in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen? Was finden investigative Journalisten heraus? Welche neuen Erkenntnisse werden auf einmal lanciert? Also in der vor Ostern, in der letzten Verhandlungswoche vor der Osterpause, sind ja nochmal Dinge zutage gefördert worden, die auch aus Ermittlungen des Bundeskriminalamtes neu hinzugekommen sind. Also die haben ja, um Beate Zschäpe nachweisen zu können, dass sie an der Produktion des Bekennervideos beteiligt war, haben sie einfach nochmal die ganze Technik untersucht und die ganzen Aufnahmen und Schnittversionen untersucht, daraufhin, wo kamen die Bilder her, die für dieses perfide Bekennervideo benutzt wurden, wer kann die wann wo aufgenommen haben und wie sind die dann verwendet worden und wer hatte Zugang dazu, zu den Geräten, die da verwendet wurden und so. Und auf die Art und Weise ist mit ziemlicher Sicherheit, nicht mit hundertprozentiger, aber mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass Beate Zschäpe an der Produktion des Bekennervideos definitiv beteiligt war. Und sei es nur, indem sie bestimmte Fernsehsendungen oder Nachrichten aufgenommen hat über Anschläge und Mordanschläge der beiden ihrer beiden Kumpanen. Wir schauen uns das jetzt mal an und schauen uns mal das ganze Panorama des Prozesses an. Also vielleicht vorausgeschickt, wer dieses, ich würde jeder Person, die mal in nächster Zeit in München ist, wirklich empfehlen, da mal reinzugehen, weil es verändert tatsächlich den Blick. Man kann dann ganz anders die Zeitungsartikel lesen, weil man auf einmal weiß, wer spricht, was ist da für eine Atmosphäre, was sind das für Leute, was passiert da, wie ist das Prozedere in so einem Gerichtssaal. Und man versteht dann auch, welche Bedeutung auch alleine die architektonischen Gegebenheiten haben. Also dieses Strafjustizzentrum in München ist ein unglaublich riesiger, brutaler 70er Jahre Betonbau, wahnsinnig hässlich. Und an diesem langen Riegel, der bestimmt, was weiß ich, 80 Meter, vielleicht 100 Meter lang, ist so ein riesiges Betongeschwulst. Und genau da drin ist der größte Saal, nämlich der A101, wo dieser Prozess stattfindet. Und wenn man sich das anschaut, dann denkt, also meine Assoziation war wirklich die, das ist wie in Tschernobyl, da wird so viel Beton auf die Strahlung, auf die Kernschmelze draufgeschmissen, damit keine schädliche Strahlung nach außen dringen kann. Also auch der Versuch, dieses ganze Prozessgeschehen in eine gewisse Hermetik zu bringen, also zu verhindern, dass allzu viel Austausch zwischen dem Innen des Prozesses und dem Außen des ganzen NSU-Komplexes herzustellen. Und dann kommt man in diesen, also wir werden ja durchsucht, wie am Flughafen, mit also wirklich Landesvisitation, das Gepäck wird durchleuchtet, das ist also tatsächlich kein Unterschied, man muss die Schuhe ausziehen und solche Geschichten. Und dann kommt man in den Zuschauerbereich, der hier oben ist. Und da sind 50 Plätze für die Medien und 51 Plätze für die Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, das sind ganz normale Leute, die da reingehen, um den Prozess zu sehen. Und das hat in der, wie soll ich mal sagen, im deutschen Justizsystem tatsächlich eine sehr große Bedeutung. Es ist also ein Revisionsgrund, Öffentlichkeit zu verhindern. Wenn diese Leute keinen freien Zugang haben und auch die Medien keinen freien Zugang haben, dann ist das definitiv ein Verstoß gegen die deutschen Prozessregeln. Und das ist eigentlich gut und nicht schlecht, dass es diese Regel gibt. Allerdings muss ich sagen, nach 73 Prozesstagen, dass es da oben sich in dieser langen Zeit natürlich auch eine Art Gruppendynamik entwickelt hat, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben will. Ich bin auf Tuchfühlung mit Leuten, mit denen ich ansonsten eigentlich nichts zu tun gehabt hätte und auch nicht haben wollte. Das gilt sowohl für Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Medienbereich. Da sind die Leute von den, was ich schon in Anführungszeichen gesagt habe, leitenden Qualitätsmedien, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, sind da vertreten, der Tagesspiegel, also die großen Blätter, die bundesweit vertriebenen Blätter. Und die sind auch diejenigen, die die Erzählungen schreiben, die dann an den Abendbrottischen und an den Stammtischen diskutiert werden. Also das sind diejenigen, die wirklich, also damit bin ich konfrontiert. Die Leute sagen zu mir, ich habe im Spiegel gelesen, dass ich, Rammelsberger hat in der Süddeutschen geschrieben, dass. Und dann muss ich erklären, warum ich das ein bisschen anders sehe. Also Frau Rammelsberger ist die große Dame der Gerichtsberichterstattung der Süddeutschen und Gisela Friedrichsen, das Grauen in Person, ist für die Gerichtsreporterin von Spiegel. Und die kommen natürlich auch mit so einem ganz bestimmten Gestus da rein. Die sind schon, also wir sind hier die Matronen dieses Verfahrens und wir haben dann auch den Anspruch, hier in der ersten Reihe zu sitzen und sind echt sauer, wenn sie da vorne keinen Platz mehr kriegen und so. Und die Berichterstattung von Frau Friedrichsen, also Frau Friedrichsen ist einfach reaktionär und insofern ist ihre ganze Berichterstattung gefärbt. Also das ist so eine gefühlige, wie soll ich mal sagen, Stimmungsberichterstattung und auf der anderen Seite eine beinharte politische Berichterstattung, die ja, die man als konservativ im Mindesten bezeichnen kann. Und was sie machen, was viele der Medien machen, ist, so eine Guckkasten-Berichterstattung zu machen. So, ich war heute im Theater und im Theater habe ich das und das gesehen. Also wirklich nur abzubilden, was sich an dem Tag auf der Bühne dieses Prozesses abgespielt hat und eben keine Bezüge herzustellen zu den Fragen, die außerhalb weiter ungeklärt sind. Und insofern ist die Berichterstattung hochproblematisch. Natürlich kommt man an diesen Leuten nicht vorbei. Wir sitzen auf engstem Raum, wir haben auch keine Tische, wo unsere Rechner draufstehen, sondern wir haben die alle wirklich auf dem Schoß stehen und schreiben da alle mit und sind wirklich auf Tuchfühlung mit unseren Kollegen. Deswegen halte ich mich mit der Kritik auch relativ kurz, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich mit denen noch diese Bank da oben drücken muss. Also insofern, also die Abrechnung mit den Medien kommt später. Das können wir dann machen wir dann, wenn der Prozess vorbei ist, kommt mal vorbei, dann erzähle ich euch, wie es wirklich war. Aber es ist auf jeden Fall ein starker Tobak. Also da braucht man starke Nerven und man kann sich bestimmte Leute einfach auch nicht vom Hals halten. Will ich das an einem Beispiel sagen? Der Spiegel schickt zwei Leute da rein. Also Gisela Friedrichsen ist diejenige, die Artikel schreibt, und dann gibt es noch den Staubsauger. Und das ist eine weitere Person, die fast immer da ist und die nur dafür da ist, von uns als NSU-Watch und von Leuten aus dem Publikum Dinge abzuhorchen und die dann quasi wieder der Frau Friedrichsen einzuspeisen für den Artikel. Also jemand, der noch Informationen über die, also das sind natürlich die Medien, die sich das leisten können. Die Süddeutsche Zeitung ist auch oft mit zwei Personen da, die haben natürlich auch den Heimvorteil und so weiter. Und so weiter. Dann gibt es noch zwei andere Kategorien, nämlich die lokalen Medien. Diejenigen Medien, die relativ unmittelbar mit den Geschichten vom NSU befasst sind, das ist die Freie Presse aus Chemnitz und Zwickau zum Beispiel, oder das ist die Thüringer Allgemeine, das sind auch Kollegen, die wirklich eine solide Arbeit machen, da kann ich jetzt gar nicht großartig rummeckern. Und dann sind es die Off-Medien, so wie ich im Grunde genommen für Radio Lotte oder NSU-Watch als solche, sind nicht anerkannte Medien, kann man sagen, die da so ein bisschen so eine dritte Klasse darstellen. Aber unter dieser dritten Klasse von Medien sind einfach auch richtige Super-Freaks. Also da ist zum Beispiel diese Internetseite, na Bobby, geht's? Fatalist, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Kann ich auch gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen später. Das ist die totale Desinformations- und Verschwörungstheoretiker-Seite. Da ist das ZOB dabei, das Zentralorgan Bayern heißen sie inzwischen wieder. Vorher hießen sie Zentralorgan Berlin und davor Zentralorgan Bamberg. Das sind einfach Trolle, die also im Netz versuchen, irgendwie so darzustellen, als seien sie die Einzigen, die wirklich verstanden hätten, was hier Phase ist und so weiter. Und das ist echt nervig. Also die gehen einem einfach auch nach einer gewissen Zeit auf die Nerven. Ich will jetzt gar nicht so lange hier oben auf der Zuschauertribüne bleiben, werde euch auch nicht so viel über die Öffentlichkeit, über die normalen Menschen hier erzählen. Vielleicht nur eine Person erwähnen, die wirklich vielleicht nochmal veranschaulicht, mit was man zum Teil konfrontiert ist. Das ist der Mann, der also mit zu den Rekordhaltern in Anwesenheit gehört, der es auch jedem, der es hören will, sagt, dass er in Beate Zschäpe verliebt ist. Er kommt also mit so Herz-T-Shirts oder Kussmund-T-Shirts oder jener Paradies. Und der ist also immer da, der stalkt sie auch wohl, hat auch wohl schon Auflagen bekommen, dass er sich ihr nicht mehr schriftlich, also mit Briefen nähern darf und so. Und er sitzt da oben und fiebert mit seiner vergötterten Beate mit. Das ist echt einfach, das ist einfach too much. Das ist auch irgendwo widerlich. Oder? So, jetzt gehen wir mal kurz auf die Anklagebank, schauen uns an, was da so los ist. Da ist ja auch immer Remy Demi, zumindest vorne, wo Beate Zschäpe sitzt. Machen wir mal so. Die hat ja jetzt ihre zwei neuen Anwälte, die ich schon genannt habe. Sowas hat es noch nie, oder sagen wir mal, jedenfalls nicht häufig gegeben, dass eine Person fünf Anwälte hat. Fünf. Sie hatte am Anfang drei. Das wurde damit begründet, dass gesagt wurde, das Aktenvolumen, die 350.000 Blatt Akten mit zunehmender Tendenz, die neu entstehenden Protokolle, Dokumente, die auftauchen, Altakten, beigezogene Akten, Tod und Teufel, dass man da auf jeden Fall drei Personen braucht, die an verschiedenen Enden an diesen Riesenhaufen ranarbeiten, weil sie ja die Hauptangeklagte ist. Der stärkste Vorwurf, also die Mittäterschaft und Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung, deswegen hat sie mehr bekommen. Die hat sie ja dann in einen langen Verfahren immer wieder abgelehnt, hat gesagt, sie hat mit denen gebrochen, sie versteht sich nicht mehr mit denen, sie hat kein Vertrauen mehr, sie will die nicht mehr, aber sie wird sie nicht los. Das heißt also, die können das Verfahren auch nicht verlassen, die sind jetzt so ein bisschen in der Falle. Die haben zu ihr immer gesagt, nicht aussagen. Das ist die Strategie von denen gewesen. Und inzwischen ist es fast so, dass sehr, sehr viele, die nicht für voll genommen haben, sagen, wäre sie doch bloß dabei geblieben. Und die hat jetzt die zwei neuen, Brasel und Borchert. Und was man dazu sagen muss, die fünf, also übrigens, der vierte Grasel ist ihr noch als Pflichtverteidiger beigeordnet worden. Das bedeutet, Pflichtverteidiger bezahlt der Staat. Aber der Herr Borchardt, der ist ihr nicht mehr als Pflichtverteidiger beigeordnet worden, sondern als Wahlverteidiger, weil es ja ihre Entscheidung war, sie wollte ihn haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer bezahlt den? Weil sie hat ja keine Mittel. Sie ist ja mittellos. Das heißt also, entweder da ist irgendjemand, der ein Interesse daran hat, dass sie einen Anwalt wie Borchardt hat, oder er macht es kostenlos. Das ist auch nicht undenkbar, des Glamours wegen. Ne? Er war dann im Prozess, wird berühmt, alle gucken ihn an und so weiter. Die fünf haben auf jeden Fall vorerst, also bis auf diese offene Frage, die ich gerade erwähnt habe, keine eindeutige, nicht mal andeutungsweise rechten Zusammenhang. Also die sind keine Nazis, sind keine Leute, die irgendwie in diese Richtung tendieren, sondern eher vor allem die Altverteidigung, eher Karrieristen, die gedacht haben, wow, wenn ich in dem Prozess drin bin, dann werde ich berühmt, dann starte ich durch, dann ist mein Name in aller Munde, stimmt ja auch, aber ihr Name ist schon deshalb in aller Munde, weil sie ja diese drei sehr auffälligen Namen Sturm, Stahl und Heer haben. Und das war dann so Grund für Spekulationen. Aber die müssen drin bleiben, die kommen dann nicht raus, und die beiden, also die schauen sich wirklich nicht mehr mit dem Arsch an. Es gibt keine, also Beate Zschäpe kommt rein und beachtet nur ihre beiden Nordverteidiger, und die anderen ignoriert sie. Behandelt sie die. Gut, vielleicht ein Wort zu Beate Zschäpe. Es ist so, dass, was mich wahnsinnig mürbe und auch wütend macht, ist, dass sie es tatsächlich schafft, dass alle Augen auf ihr ruhen. Es gibt so eine merkwürdige Faszination für sie, und zwar nicht, weil an ihr irgendwas Besonderes wäre, sondern weil sie eine Frau ist, weil sie in diesem Terrorzusammenhang als Frau nicht in das Klischee passt. Und dann diese ganzen Worte, mit denen sie belegt wird, die Nazi-Frau, die Teufelin, dieses ganze Zeug zeigt, sie, genauso wie bei dem Typen, der hier oben sitzt, regt die Fantasie der Medienkonsumentinnen und Konsumenten an. Da geht eine Vorstellungswelt auf, und wir haben ja auch viele Zeugenaussagen über ihr Alltagsleben während der Zeit im Untergrund, in Anführungszeichen, mitbekommen, die sie sehr zwiespältig beschreiben, eher gesellig, eher freundlich, eher null gewalttätig, keine ausländerfeindlichen, wie die das immer sagen, Ausfälle und solche Geschichten. Also sie steht aber, sie ist eine sehr dominante Angeklagte. Sie schafft es tatsächlich, diesen Gerichtssaal zu dominieren. Sie bestimmt, ob jetzt irgendwie über sie geredet wird, über ihre neuen Anwälte, über ihre Aussage, über die Art, wie es jetzt weitergehen soll. Sie ist dann mal krank. Es gab ja dieses Gutachten, dass der ganze Prozess viel zu viel Druck auf sie ausübt, sie also auch keine... sie das nicht mehr lange durchhält, da war dann wirklich die Angst, auch bei vielen von uns, am Ende scheitert der Prozess, weil sie nicht mehr kann, weil sie verhandlungsunfähig ist. Daraufhin ist der Takt von drei auf zwei Prozesstage reduziert worden. Sie ist nicht mehr so auf die Presse reingelassen worden, um Fotos zu machen. Das Absurdeste von allen ist dieser Rummel um ihre Kleidung, um das, was sie anhat pro Tag, was für Ohrringe sie trägt, ob sie die Haare offen hat oder als Zopf oder als Dutt oder weiß der Kuckuck. Also es ist einfach enervierend. Und man merkt aber ganz deutlich, dass sie mit dieser Aufmerksamkeit auch kokettiert. Also die Art und Weise, wie sie sich ganz am Anfang des Prozesses bis zum 180. Prozesstag oder so bewegt hat, wie sie reinkam, also quasi wirklich wie auf dem Laufsteg und dann so eine Pirouette in den Körperschutz von den drei Anwälten damals, die sie abgeschirmt haben vor den Fotokameras und so, wirklich zum Kotzen. Und diese Faszination, die wirkt offen oder unterschwellig, es wird angekündigt, dass Beate Zschäpe irgendeinen winzigen Furz lassen wird, und das Ding hier oben ist rammelvoll und alle Anwälte sind da und alle wollen das miterleben. Das ist irgendwie, das lenkt auch total ab von dem Komplex, über den wir da reden. Das lenkt ab von dem Netzwerk, was wir versuchen durchzusetzen und wo wir eigentlich keine schlechten Erfolge erzielt haben. Also es ist inzwischen wirklich so, dass man sagen kann, die Bundesanwaltschaft wird zunehmend einsamer mit der Behauptung, die sie auch nach wie vor nach 275 Prozesstagen weiterhin behauptet, nämlich dass es eine isolierte Drei-Personen-Zelle mit einem übersichtlichen Unterstützerumfeld von einer Handvoll oder zwei Händen voll Unterstützerinnen und Unterstützer gegeben hat. Diese Behauptung ist widerlegt, ist auch durch das, was im Prozess zutage gekommen ist, widerlegt, ist durch eigentlich logisches Denken, durch was ich vorhin geschildert habe im Zusammenhang mit diesen Anschlägen widerlegt. Es muss überall in Deutschland Leute gegeben haben, die Kontakt zu ihnen hatten, die Bescheid wussten, was da passiert. Es hat ja auch, ich glaube 2008 oder 2009, nagelt mich nicht fest, dieses Lied von Bibi und die Frauen in Stadtmusikanten gegeben, über die Dönermorde, so hieß das Lied auch. Und es hat also Wissen in der Szene gegeben, auch möglicherweise bei Leuten, die gar nicht involviert waren in was, aber man fand das geil, man hat das unterstützt, man hat das befürwortet, gebilligt und auch irgendwie gut gefunden, aus ideologischen Gründen. Beate Zschäpe, dann gehen wir mal zum Ralf Wohlleben, mit dem ich natürlich in meiner Zeit in Weimar auch auf Tuchfühlung war. Der war zu der Zeit, als ich in Weimar gearbeitet habe, in Jena, ist ja die Nachbarstadt, das wisst ihr, NPD-Vorsitzender, also Kreisvorsitzender. Und insofern sind wir uns sehr häufig auch wirklich gegenübergestanden. Er als Anmelder der Nazi-Demo und ich als Anmelder der Gegendemo. Also wir kennen uns auch. Natürlich hätte ich nie erwartet, ihn im Gerichtssaal wiederzusehen. Und er ist es, auf dem die Solidarität der Nazi-Szene aus Deutschland ruht. Er ist die Figur, wo verlangt wird Freiheit für Wolle. Für keine andere Person auf der Anklagebank. Also er steht im Zentrum und es hat auch Gründe, weil er ist derjenige, der, wie soll ich mal sagen, sagt, ich bin ein Rechter, ein Konservativer, ein Nationalist, ein nationaler Sozialist, das sagt er alles. Und er hat sich auch entsprechende drei Anwälte genommen. Diese Anwälte sind eindeutig zu verorten, also sein wichtigster Anwalt, also sagen wir mal der als Anwalt mit allen Hunden gehetzt ist, kann man sagen, ist Olaf Klemke aus Cottbus. Den kenne ich schon aus dem Bubener Hetzjagdverfahren von vor 16 Jahren, als er damals schon Einzelne von den Nazis verteidigt hat, die Farid Gwendol in den Tod gehetzt haben. Vielleicht erinnert ihr euch, das war 99, gut, das ist auch schon lange her. Und da war er schon als Vertreter quasi für die angeklagten Nazis vertreten. Den würde ich jetzt öffentlich nie einen Nazi nennen, weil er dagegen wahrscheinlich vorgehen würde. Aber man merkt schon, also hat der Lausitzer Rundschau gesagt, es ist ihm scheißegal, ob er Szeneanwalt genannt wird, also einigen wir uns jetzt mal kurz auf Szeneanwalt, aber sagen wir mal so, die ideologischen Hintergründe werden auch in der Art und Weise, wie er im Prozess agiert und was er dort sagt, relativ deutlich. Ganz vorsichtig. So, das ist Klemke, dann ist Nicole Schneiders hat eine relativ eindeutige Vita mit NPD, Mitgliedschaft und auch, persönlichen Beziehungsverbindungen zu Nazi-Bands, also Neue Werte, der Sänger von denen war mit ihr liiert. Und sie hat auch ein paar Semester Jura in Jena studiert. Und zwar zu der Zeit, als Ralf Wohlleben dort Kreisvorsitzender war. Und da wurde sie auch stellvertretende Kreisvorsitzende. Also sie ist sehr nah an ihrem Mandanten dran und hat also eine eindeutige Nazi-Geschichte hinter sich. Aber der eindeutigste ist derjenige, der als letzter dazu kam. Und das ist Wolfram Narath, den ich übrigens auch aus dem Bubener Hetzjagdprozess schon kannte. Und der war bis 1994 bis zum Verbot Bundesführer der Wikingjugend. Und wer sich über ihn informieren will, einfach mal bei YouTube so ein, zwei Sachen anschauen, da bleibt kein Auge trocken. Also das ist wirklich ein richtiger Nazi. Dann haben wir hier André Ehminger mit seinen zwei Anwälten, die unverdächtig sind, kann man so sagen. Die mögen manchmal nervig sein, aber Verteidiger haben oft die Eigenart, nervig zu sein, weil das ihr Job ist. Also sie müssen Befangenheitsanträge stellen, sie müssen Zeugen der Unglaubwürdigkeit überführen und so weiter. Also die machen ihr Handwerk und das nervt manchmal wahnsinnig. Aber André Ehminger ist eine interessante Figur. Der kommt aus dem Erzgebirge, aus Johann-Georgen-Stadt und ist changiert so ein bisschen rüber in die Rocker-Szene, und zwar der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt, und ihm können Unterstützungsleistungen für das NSU-Kerntrio, wir sagen deshalb Kerntrio, weil damit klar wird, es gibt außer dem Kern auch noch eine Hülle, nämlich das Netzwerk, ne, um das Platz machen. Unterstützungsleistungen, die übrigens bis nach der Zeit des Aufstiegens des NSU angehalten hat. Also er hat am Tag, am 4. November 2011, Beate Zschäpe in der Nähe des brennenden Hauses in der Frühlingsstraße in Zwickau abgeholt. Die hatte sich ja von oben bis unten auch mit Benzin vollgekleckert und hat ihn dann gebeten, ihr Kleidung zu geben. Er ist mit ihr dann in seine Wohnung gefahren, hat ihr Kleidung von seiner Frau Susan Eminger gegeben, die ebenfalls im Fokus steht. Gegen die läuft ein abgesondertes Ermittlungsverfahren, und hat dann sogar noch, was ich echt enorm bescheuert fand, er hat es gebucht, er hatte einen Urlaub für das NSU-Kerntrio gebucht im Jahr 2012 im Sommer. Also die haben ja auch zumindest in der Zeit in Zwickau fast jedes Jahr längeren Sommerurlaub gemacht, in bester Stimmung, was es auch nochmal unglaubwürdiger macht, dass sie entsetzt war von dem Morden. Also gerade die Zeugen, die als Urlaubsbekanntschaften ausgesagt haben, die haben gesagt, die waren so entspannt, die waren so nett, die waren so rührend miteinander, so fürsorglich, so heiter, so witzig, hatten Lust, Sachen zu machen und so weiter. Das widerspricht komplett der Aussage von Beate Zschäpe, die sagt, sie sei die ganze Zeit so quasi in dieser Zwangslage als Opfer ihrer Abhängigkeit und so weiter in diesem Zusammenhang gewesen. Also das, ich finde, die Urlaubsbekanntschaften sind ein ganz wichtiger Punkt, und das wird natürlich auch in die Beurteilung einfließen. Und Eminger hat, nachdem der NSU aufgeflogen ist und das Haus abgebrannt war, hat er quasi bei diesem Urlaubsort angerufen und den Urlaub gecancelt. Also das ist schon auch selten dämlich, aber gut. Das ist Eminger. Eminger ist aber jetzt nicht so, der ist ein totaler Idiot oder sowas, sondern er provoziert. Der ist nicht inhaftiert. Der kommt also jeden Tag auch mit seiner Ledertasche und mit seiner Lederweste in den Gerichtssaal rein, so vorm Gerichtsgebäude steht der Rauch, trinkt seinen Morgenkaffee, hat seine Ledertasche dabei, sodass man denkt, das ist irgendein Hausmeister, der da arbeitet im Gerichtsgebäude. Was für Angehörige natürlich eine unglaubliche Provokation ist, ne? Wenn man einen derjenigen, die angeklagt sind, den NSU bei seinen Taten, das NSU-Kerntrio über seinen Taten unterstützt zu haben, wenn der da so entspannt rumhängt und dann eben auch noch keine Aussage machend, gleichzeitig aber die ganze Zeit provoziert. Er kommt also mit Sweatshirts rein, auf denen sehr eindeutige Nazi-Kontexte dargestellt sind. Ein Beispiel: die NS-Black-Metal-Band aus Finnland, Satanic Warfare, von denen hatte er so ein Plattencover auf seinem Fanshirt, hier, wo vorne so ein Bild drauf war, mit einer maskierten Person mit zwei automatischen Waffen. Und das ist natürlich für einen der Unterstützung einer rechten Terrorgruppe Angeklagten eine Aussage, wenn er sonst keine macht. Aber es ist immer quasi die Aufgabe der Anwälte, der Opfer des NSU, das zu monieren und zu sagen, das muss beschlagnahmt werden, dieses Sweatshirt. Das ist dann nie gemacht worden, sondern es ist immer nur fotografiert und dokumentiert worden. Aber das Gericht selber wäre nie auf die Idee gekommen. Die kennen das auch alles nicht. Die wissen nicht, was das bedeutet. Die haben kein Gefühl für die eindeutigen Symbole. Er kommt jetzt immer mit dem Last Resort Sweatshirt. Last Resort ist einer der wichtigsten Nazi-Versende. Das ist alles bekannt, aber das muss man eben auch wissen. Übrigens auch interessant, was ich unbedingt auch hätte noch erwähnen müssen bei der Öffentlichkeit, natürlich waren von Anfang an auch immer Nazis da oben. Und es lässt sich fast nichts dagegen unternehmen, dass die da sind. Und am ersten Tag schon war Karl-Heinz Statzberger zusammen mit Mike Eminger, dem Zwillingsbruder von André Eminger, hier oben, haben sich in der ersten Reihe hingesetzt und natürlich sich da gespreizt und provoziert ohne Ende. Und Mike Eminger, das wisst ihr vielleicht, ist einer der zusammen mit Karl-Heinz Statzberger, der ist verurteilter Rechtsterrorist, gehörte zur Wiese-Gruppe, die die Grundlegung des jüdischen Gemeindehauses in München in die Luft sprengen wollte. Der ist also verurteilter Rechtsterrorist. Mit dem war er zusammen hier. Und die beiden sind ja heute wichtige Kader oder Frontmänner, Funktionäre des Dritten Weges, dieser neuen Nazi-Partei. Die sind auch ständig überall zu sehen. Ja, neulich ist eine sehr gute Kontraste oder irgendwas, Dokumentation über den Dritten Weg. Also die kommen da oben hin, das ist überhaupt kein Problem. Man kann sich darauf verlassen, dass das Personal an den Kontrolltischen, also das sind sowohl Polizisten als auch Justizpersonal, dass die Nazi-Symbole nicht erkennen. Darauf kann man sich ziemlich verlassen. Sie wissen aber sehr genau, dass wenn ein junger Mann kam, der ein T-Shirt anhatte, kein Mensch ist illegal, das haben sie ihm verboten, offen zu tragen, hatte die Möglichkeit, es entweder auszuziehen oder umzudrehen, mit der Erklärung, dies sei ein unpolitischer Raum. Also haarsträubend die Erklärung. Und natürlich ist es so, dass wir dann hier oben Nazis sehen, die, was weiß ich, die schwarze Sonne als Ellbogentattoo haben oder sonstige Nazi-Symbole auf den Klamotten. Und wir müssen das dem Justizpersonal dann immer quasi stecken in den Pausen und sagen, hallo, das ist eine Nazi-Band, was der da auf dem T-Shirt hat. Und dann erst schreiten sie ein. Also das nur am Rande. Aber Mike Imminger, die sitzen dann da und feixen sich auch zu, winken und so. Auch Ralf Wohlleben begrüßt seine Freunde, die ihn quasi im Prozess besuchen. Die beiden sind inhaftiert. Ne, seit dem Aufliegen des NSU, also schon auch sehr lange Zeit inzwischen. Über 4 Jahre. Die beiden und die anderen sind nicht inhaftiert. Jetzt noch schnell die anderen beiden. Haben wir hier hinten Holger Gerlach, der am Anfang gesagt hat, er würde Aussagen machen, was er dann aber nur mit einer Erklärung abgetan hat. Der ist dann auch entsprechend aus dem Zeugenschutzprogramm rausgeflogen. Mit dem sitze ich dann immer im Zug zurück nach Norden. Er nach Hannover, ich nach Berlin. Da sitzt du auch denselben Zug. Und der letzte hier, das ist Carsten Schulze. Der ist der Glaubwürdigste, was seinen Ausstieg aus der Nazi-Szene betrifft, was auch er behauptet, aber bei Carsten Schulze ist es glaubwürdig. Der hatte irgendwie 2001 sein schwules Coming-out, ist dann aus der Szene ausgegangen, ist umgezogen nach Dortmund, hat dort ein Studium als Sozialpädagoge absolviert und hat dann bei der AIDS-Hilfe in Dortmund gearbeitet. Allerdings wird man ihn natürlich schon fragen müssen, wie es sein kann, dass er im Grunde genommen 13 Jahre lang wusste, dass die bewaffnet sind und damit auch Dinge tun wollte, ohne dass er das gemeldet hat. Also ihm muss das irgendwie klar gewesen sein, was damit passiert. Also er ist angeklagt, die Chesberg 89 die Mordwaffe besorgt. So, das ist jetzt das Panorama hier drüben. Und dann haben wir hier die Richterbank. Da sitzt das der erkennende Senat, so wird das genannt. Das ist Richard Götzl mit vier Kolleginnen und Kollegen. Richard Götzl kriegt von mir immer so ein Krönchen aufgemalt, weil er hat die sogenannte sitzungspolizeiliche Hoheit. Er ist derjenige, der bestimmt, was in diesem Verfahren passiert, wann es losgeht, wann es aufhört, wer gehört wird, wer nicht gehört wird. Er ist der Einzige, der spricht. Er ist eine sehr ambivalente Figur, weil er einerseits einen ziemlich guten Job macht, wie wir finden, aber auf der anderen Seite eben auch jemand ist, der jetzt ganz stark wieder zurücksteuert auf die Anklageschrift der Bundesanwaltschaft, also wieder zurück von allen Ausflügen in die Arbeit von Verfassungsschutz, in die Behandlung von V-Leuten des Verfassungsschutzes und so weiter. Er ist wahnsinnig cholerisch, das ist super peinlich, also wenn der mal so hochfährt, so jähzornig, dann legt man wirklich die Ohren an und nach 3 Minuten, nach 30 Sekunden ist klar, was er will, aber er hört dann eben nicht auf. Er poltert dann weiter und regt sich und echauffiert sich. Das ist furchtbar. Also das ist, nimmt auch sehr viel Zeit weg. Und hier waren noch 3 Ersatzrichter. Das ist eine ganz kleine Geschichte nebenher. 3 Ersatzrichter. 2 von denen sind schon weg. Also die sitzen da nur drin, um sicherzustellen, dass der Prozess nicht unterbrochen werden muss, falls einer vom erkennenden Senat ausfällt. Und das ist schon 2-mal vorgekommen jetzt. Also es ist jetzt nur noch einer da von den Ersatzrichtern. Die anderen beiden sind schon weg, abberufen zum Bundesgerichtshof, in den Ruhestand gegangen. Deswegen gibt es jetzt nur noch einen Ersatzrichter. Wenn jetzt noch einer ausfällt, kann es noch einmal ausgeglichen werden. Und dann wäre der Prozess deswegen gescheitert, weil man ja als Recht auf einen gesetzlichen Richter hatte. Das sind diese 8 gewesen. Die gehen nach hinten raus zu ihren geheimen Beratungen und der inzwischen einzige verbliebene Ersatzrichter, die müssen immer woanders hin, weil sie an diesen Beratungen nicht teilnehmen dürfen. Also die sitzen da wirklich nur drin, um sicherzustellen, dass sie alles mitkriegen, um dann sofort einsteigen zu können. Die Zahl sagen. Dann haben wir hier einen der wesentlichen Player in diesem Gerichtsverfahren, das ist die Bundesanwaltschaft. Also die 3 Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe, und die sind die Anklagebehörde. Das ist die, kann man sagen, höchste Staatsanwaltschaft im Lande. Und die kämpfen seit Anbeginn, also vom ersten Tag an und wahrscheinlich auch schon vorher, gegen die Nebenklage. Und die Nebenklage, das muss man auch erklären, eine Nebenklage von dieser Größe hat es definitiv in der deutschen Justizgeschichte noch nicht gegeben. Es sind 77 Betroffene oder Geschädigte, wie es auf Juristdeutsch heißt, des NSU, also die durch den NSU geschädigt worden sind, die mit über 50 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten quasi an der Seite der Bundesanwaltschaft gegen die Angeklagten arbeiten in diesem Gerichtsverfahren. Allerdings läuft die Auseinandersetzung eigentlich nicht zwischen diesen beiden Parts, also der Anklagebehörde und der Verteidigung, das sind ja die klassischen Gegenparts, sondern zwischen den beiden. Weil, wie gesagt, die Bundesanwaltschaft bis heute behauptet, dass es eben nur diese 3 Leute waren, diese Zelle mit 4, 5 Helfern drumherum. Und wie gesagt, auch inzwischen, nicht zuletzt auch durch Medienarbeit und durch unsere Arbeit, klar ist, dass es dieses Netzwerk gegeben haben muss. Und das versucht die Nebenklage durchzusetzen. Also bildlich gesprochen ist die Nebenklage der Versuch der Betroffenen, in diesem Gerichtsverfahren Gehör zu bekommen und die Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche der Hinterbliebenen, der Mordopfer und der Opfer der Bombenanschläge zu vertreten, durchzusetzen. Und dazu gehört nämlich nicht nur die Frage, gab es das Netzwerk, sondern auch, wie viel Staat steckte in diesem Netzwerk drin? Welche Rolle spielt der Staat bei dem Aufbau der Nazi-Szene in Deutschland, insbesondere jetzt im Kontext mit dem NSU eben in Thüringen und Sachsen? Welche Rolle spielten V-Leute beim Verhindern oder ihre entsprechenden V-Leute-Führer beim Verhindern von Mordtaten? Wie ich am Anfang erzählt habe, es gibt inzwischen im Grunde den Beweis, dass ein brandenburgischer V-Mann rechtzeitig 1998 schon, also in dem Jahr, als der NSU abgetaucht ist, Hinweise gegeben hat, wo die sind. Und das ist Carsten Schipanski, Piatto ist sein Deckname gewesen, den haben wir auch ein paar Mal im Gerichtssaal gehört. Und dessen Geschichte wird schon so erzählt, er sei in Haft voller Reue gewesen und habe sich aus der Haft heraus dem Verfassungsschutz angeboten, als V-Mann, um die Szene auszukundschaften und wieder gut zu machen, was er als Nazi angerichtet hat, und das ist nicht von Pappe. Er hat 1994 einen schwarzen Lehrer in Brandenburg halb totgeschlagen und dann sterbend in einen See geworfen. Und er hat das nur überlebt, weil Leute aus der angrenzenden Kneipe ihn da rausgezogen und den Krankenwagen geholt haben. Dafür ist er zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und dieser Schwerverbrecher ist tatsächlich vom brandenburgischen Innenministerium als V-Mann rekrutiert worden. Und V-Leute, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, sind keine Agenten, sind keine verdeckten Ermittler des Staates in der Nazi-Szene, sondern es sind Angehörige, in diesem Fall der Nazi-Szene. Nebenbemerkung, selbstverständlich gibt es auch in allen anderen Szenen, auch in unseren Kreisen, V-Leute. Da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben. Aber in diesem Fall geht es tatsächlich um die Nazi-Szene. Und das sind Leute aus der Nazi-Szene, Hardcore-Nazis, die als Informanten gewonnen werden. Die sind in den Behörden, also in den 17 Verfassungsschutzbehörden dieses Landes, angedockt an sogenannte V-Mann, V-Leuteführer. Es gibt auch V-Frauen natürlich. wesentlich weniger, aber gibt's auch. Also diese V-Mann-Führer sind die Counterparts innerhalb des Amtes für diese externen Informanten. Und dieser Carsten Schipanski hatte zwei V-Mann-Führer in der Verfassungsschutzabteilung des brandenburgischen Innenministeriums. Und einer von diesen V-Mann-Führern war Gordian Meyer-Plath, der heute Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen geworden ist, obwohl er möglicherweise mitverantwortlich ist dafür, dass die Informationen von Fiato nicht an die thüringischen Behörden weitergegeben worden ist. Und diese Information lautete eben 1998, die drei untergetauchten Skinheads in Sachsen sind auf der Suche nach Waffen, um weitere Überfälle zu begehen und dann ins Ausland zu gehen. Diese super brisante Information, die das Trio, damals Trio, lokalisierte und sagte, was die vorhaben und dass da Waffen im Spiel sind, die hat den Weg eben nicht aus Brandenburg nach Thüringen gefunden, obwohl das thüringische Landeskriminalamt und auch der thüringische Verfassungsschutz angefragt haben. Wenn ihr uns Informationen gibt, wenn ihr uns eine amtliche Mitteilung gibt, dann können wir Überwachungsmaßnahmen einleiten und können auch eine Verhaftung oder einen Haftbefehl klar machen. Und das ist vom brandenburgischen Innenministerium verweigert worden und auf diese Art und Weise hat eben damals kein Zugriff stattgefunden. Und diese Tatsache, die relativ neu jetzt auf dem Tisch liegt, weil sie bewiesen werden kann anhand amtlicher Dokumente, führt jetzt quasi zu dem 11. Untersuchungsausschuss. Der Kampf wogt hier zwischen denen, die Angehörigen der Opfer und die Opfer der Bombenanschläge, die wollen natürlich wissen, warum ist das passiert? Warum sind unsere Verwandten, warum ist unser Mann, unser Ehemann, unser Vater, Onkel, Bruder, was auch immer, ausgesucht worden in dieser rassistischen Mordserie? Wer hat entschieden, wer sterben muss? Und wie ist das gelaufen? Und sie haben natürlich ganz, ganz stark und dringlich die Frage, welche Rolle hat der Staat da gespielt? Und das ist natürlich die Auseinandersetzung, die von Anfang an hier tobt und interessanterweise schließt sich die Verteidigung immer je nach Lage unterschiedlich an, der einen oder anderen Seite, weil natürlich für die Verteidigung es wichtig wäre oder aufschlussreich wäre zu erfahren, wie viel Unterstützung hatten denn die Angeklagten oder der NSU oder der Thüringer Heimatschutz durch die V-Männer des Staates. Weil wenn es eine Mitverantwortung des Staates gibt, ist das gleichzeitig eine Entlastung der Angeklagten. Ist ja klar. Weil wenn der Staat die Naziszene aufgebaut hat, den Sprengstoff geliefert hat, die Waffengeschäfte ermöglicht hat, dann hat natürlich der Staat eine Mitverantwortung und das entlastet, würde die Angeklagten entlasten. Also insofern haben wir durchaus bisweilen Ambitionen, sich der Nebenklage bei bestimmten Anträgen anzuschließen. Oder eben, wenn die Bundesanwaltschaft reingrätscht und versucht zu verhindern, dass diese brisanten Fragen nach der Rolle des Staates gestellt werden, indem sie zum Beispiel darauf hinweisen, Beschleunigungsgebot, das wird inzwischen nicht mehr bemüht, nach 275 Prozesszeiten kann man von Beschleunigung wahrhaftig nicht sprechen. Also das ist weg, aber am Anfang haben sie quasi jede Intervention der Nebenklage mit diesem Argument unterbunden, dass sie gesagt haben, das führt zu weit weg. Man muss Richter Götzl wirklich einräumen, dass er Abwege beschritten hat. Und zwar gegen den Willen der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft sagt hier, hey Leute, hier habt ihr die Anklageschrift, 450 Seiten, 1800 Fußnoten. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Das müssen wir denen nur noch nachweisen und dann ist das Ding gegessen. Und was die Nebenklage wissen will, ist eben viel mehr. Die Rolle des Verfassungsschutzes. Und ich will das in einem Beispiel deutlich machen. Am 6. April 2006 ist in Kassel Halit Yozgat in seinem Internetcafé erschossen worden, hingerichtet worden, nach Aussage der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft, den beiden Uwes. Jetzt ist es allerdings so, dass zum Tatzeitpunkt in diesem Internetcafé ein Beamter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz anwesend war, bei der Ermordung von Halit Yozgat. Und dieser Mann Andreas Temme hat sich dermaßen verdächtig verhalten in diesem ganzen Zusammenhang. Er hat also immer nur zugegeben, was er nicht mehr leugnen konnte. Erst hat er gesagt, ich kenne das nicht mit Internet. Und dann hat er gesagt, na doch, du warst dort. Ah ja, dann kann schon sein, dass ich dort war, aber sicherlich am Tattag. Doch, du bist am Tattag dort gewesen. Ja, kann schon sein, aber mit Sicherheit nicht zur Tatzeit. Und dann, sie hatten seine Einlogdaten ausgewertet und er war genau zur Tatzeit da. Genau zur Tatzeit saß er in diesem Internetcafé. Und dann sagt er als letztes, ja, kann schon sein, dass ich zur Tatzeit da war, aber ich habe nichts mitbekommen. Und das ist sehr, sehr unglaubwürdig. Der Mann ist 1,90 groß, behauptet, er sei dann quasi nach der Hinrichtung von Halit Yozgat von hinten, von dem hinteren Raum, wo die Rechner stehen, nach vorne gekommen mit seiner 50 Cent in der Hand. Also es gibt auch so eine, wie soll man sagen, so eine Ortsbegehung, wo er das nachgestellt hat. Das kann man sich auch anschauen. Das ist sogar im Netz irgendwo zu sehen, wo er dann mit seinen 50 Cent da rauskommt, niemand da, dann geht er noch schnell zur Tür des Ladens, guckt nach draußen auf die Straße, denkt sich, ja, dann lege ich meine 50 Cent einfach auf den Tresen und gehe. Und das ist alles so unglaubwürdig, weil er will als 1,90 großer Person den sterbenden Halit Yozgat hinter dem Tresen nicht gesehen haben und auch die Blutflecken auf dem Tresen nicht. Das waren nicht viele zugegebenermaßen, aber sie waren da. Und diese Geschichte ist bis heute, ich schwöre es euch, es gibt einen hessischen Untersuchungsausschuss, die ist nicht geklärt. Wir haben Andreas Temme. Hier sind übrigens die Zeugen, hier ist die Zeugenbank. Hier sitzt der Sachverständige Professor Sass, der ein psychiatrisches Gutachten von Beate Zschäpe machen muss. Und hier haben wir noch die Gerichtsschreiber, die aber kein Protokoll anfertigen. Es gibt kein offizielles Protokoll, das ist nur nebenher. Aber wir hatten 5 Tage lang diesen unseligen Menschen, Andreas Temme, im Gerichtssaal. Und ich habe selten sowas Verkniffenes, sowas furchtbar, es war eine Tortur, ihm zuzuhören, wie er sich gewunden hat, wie er gesagt hat, er könne sich selber nicht erklären, es sei ihm so arg, es sei alles so furchtbar und so weiter. Dabei gibt es so viele Merkwürdigkeiten. Er ist natürlich ganz am Anfang auch als Tatverdächtiger geführt worden und aufgrund dessen ist seine ganze Kommunikation überwacht worden. Also die Telefonate sowohl dienstlicher Art als auch seine privaten Anschlüsse. Und was da zutage gekommen ist, das haben wir zum Teil hier vorgespielt bekommen im Gerichtssaal, da fällt dir nichts mehr ein. Bestes Ding ist quasi sein Telefonat. Es ruft ihn, der sogenannte Geheimschutzbeauftragte des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, an und beginnt das Gespräch mit seinem Kollegen Temme mit den Worten, ja, wenn ich weiß, dass sowas passiert, bitte nicht hinfahren. Ich meine, diesen Satz kann man doch nur so interpretieren, dass er sagt, ja, wenn du schon weißt, dass da jemand umgebracht wird, dann fahr halt nicht hin, du Depp. Ich finde, habt ihr eine andere Erklärung, wie man diesen Satz lesen kann? Er, der Herr Hess, dieser Geheimschutzbeauftragte, sagt, damit wollte er am Anfang des Gespräches die Atmosphäre auflockern. Allen Herzens, hier im Gerichtssaal, zu uns gesagt. Seine Frau hat telefoniert, die war zu der Zeit schwanger. Also seine Story ist ja die, er war in diesem Internetcafé in einem Erotik-Chat. Das war ihm wahnsinnig peinlich. Er wollte nicht, dass seine Frau das erfährt, deswegen hat er es auch nicht zu Hause gemacht, sondern dort. Und seine Frau war, wie gesagt, zu der Zeit schwanger. Und es gibt ein 2-stündiges Telefongespräch zwischen dieser Frau Temme und ihrer Schwester. Sie liegt in der Badewanne und erzählt ihrer Schwester die Story vom Pferd. Und das ist so unglaublich rassistisch, was diese Frau raushaut. Sie sagt, dass mir doch egal, wie viele von diesen Assis er ausknipsen muss, Hauptsache er macht seine Kleidung nicht schmutzig. Also sie erzählt unglaublichen Bullshit über dieses Drecksloch, in dem er, also das Internetcafé, bei diesem Dreckstürken, also wirklich genau so, redet sie die ganze Zeit und die war auch, in ihrer Anwesenheit wurde das vorgespielt. Und sie hat dann hinterher nicht gesagt, ich schäme mich im Grund und Boden, was ich da gesagt habe, sondern sie hat gesagt, da bin ich jetzt aber schon ein bisschen erschrocken über das, was ich über die anderen Menschen gesagt habe. Also so ist alles so ein bisschen spielerisch bescheuert. Also jedenfalls auch da, es gibt einen Zeugen, der sagt, Temme sei mit einer Tüte, Plastiktüte in dieses Internetcafé gegangen, in der etwas Schweres drin war, also nach unten gezogen wurde. Er behauptet, er habe keine Tüte dabei gehabt. Jetzt sagt aber seine Frau am Telefon zu ihrer Schwester, und ich sage noch zu ihm, nimm keine Plastiktüten mit, das sieht so unmännlich aus. Also es gibt einfach Zusammenhänge, die irgendwie darauf hindeuten, dass an dieser Geschichte irgendwas so nicht stimmen kann. In seiner Vita, es sind dann Razzien bei ihm zu Hause stattgefunden, da wurden also von ihm selbst angefertigte Exzerpte aus Hitlers Mein Kampf gefunden. Er wurde in seinem sozialen Umfeld Klein Adolf genannt. Was ich damit sagen will, ist, dass sehr, sehr viele von diesen Leuten, die solche Aufgaben haben in diesem Staat, auch sehr nah an ideologisch an ihrer Klientel dran sind. Dafür gibt es nicht nur Temme als Beispiel, sondern, und jetzt komme ich nochmal zurück nach Heilbronn, auch unter den Kollegen von Michel Kiesewetter sind ja Leute gewesen, die beim Ku Klux Klan organisiert waren. Das heißt also Polizeibeamte, die in der baden-württembergischen Polizei quasi so eine Art Neigungsgruppe gebildet haben, die im Ku Klux Klan organisiert war. Ihr Pech war, dass der Führer des Ku Klux Klans damals in Baden-Württemberg, Achim Schmidt, V-Mann wiederum des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg war. Deswegen ist das auch alles bekannt. Aber diese, also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir denke, da muss noch irre was passieren. Die Rolle des Ku Klux Klans in diesem ganzen NSU-Komplex, und zwar sowohl der Original US Ku Klux Klan als auch die Ableger, die es in Deutschland gegeben hat. Also deswegen würde ich, also wenn Sie für dieses Detail oder diesen Seitenstrang interessieren, dieses Buch von Dirk Labs und Stefan Aust, Heimatschutz, ist nach wie vor bei aller Kritik, die man an Sprache, Aufbau und so weiter üben kann, ist eine sehr, sehr gute Zusammenstellung dieser ganzen Problematik, die ich ja jetzt auch redend nur anreißen kann. Und die steigen im Grunde in die Erzählung ein mit den Reisen, die der damalige, der damalige Führer des US-Ku Klux Klans nach Ostdeutschland gemacht hat. Der hat wirklich eine richtige Deutschland-Tournee gemacht. Und zwar hat er in Baden-Württemberg angefangen und war überall und hat versucht, für seinen Clan eben einen europäischen, einen deutschen Ableger zu etablieren. Und das ist ihm gelungen. Also die gibt es. Die gibt es auch immer noch. Und was ich noch gar nicht angedeutet habe, sind natürlich die inzwischen auch auf merkwürdige Art und Weise verstorbenen Zeugen. Und unter diesen Zeugen, unter diesen potenziellen Zeugen, die wir nicht mehr befragen können, war auch Thomas Richter, HJ Tommy aus Halle-Saale, der 20 Jahre lang für das Bundesamt für Verfassungsschutz als Informant tätig war. Und der wiederum war Mitglied auch des Ku Klux Klans und wird darüber nichts mehr erzählen können, weil er mit einer nicht erkannten Diabetes in der Zeugenschutzwohnung, in der er damals gelebt hat, in Nordrhein-Westfalen, tot aufgefunden wurde von zwei Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ist ungeklärt. Ist eine Geschichte. Kann man nur sagen, tja, kommt nicht so häufig vor. So eine unerkannte Diabetes, eine sehr seltene Diagnose, aber gehört zu den Merkwürdigkeiten und verhindert, dass wir in diese Ku Klux Klan-Geschichte weiter reingehen können. Wir wissen, dass der Dienstgruppenführer von Michel Kiesewetter am Tag ihrer Ermordung, 25. April 2007, Tino Hess, Mitglied des Ku Klux Klans gewesen war zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, da gibt es eine Verbindung. Es gibt einen weiteren Ku Klux Klan Beamten, also immer muss man mal dazu sagen, die sind dann inzwischen schon wieder aus dem Klan raus, also Disziplinarverfahren hinter sich haben, sind aber alle noch im Dienst. Und es ist ein weiterer Zeuge gestorben, Florian Heilig, 19-jährig, ein Rechter, der behauptet hat, er wüsste etwas über eine baden-württembergische NSU-Zelle, die NSS hieß, Neosturmstaffel, und auf dem Weg ins Landeskriminalamt Baden-Württemberg, wo er eine Aussage zu diesem Thema machen wollte, ist er in seinem Auto verbrannt. Und innerhalb kürzester Zeit ist, also noch am selben Tag ist gesagt worden, es war ein Suizid, wie ich jetzt auch sagen würde, kommt auch nicht so oft vor, dass jemand sich in seinem Auto mit Benzin übergießt und anzündet. Und an den Ermittlungsarbeiten an diesem ausgebrannten Auto, das ist alles 16. September 2013, also das ist jetzt halt während des Prozesses, war ein Beamter beteiligt, der auch wiederum Verbindungen zum Ku Klux Klan hatte, wenn er nicht sogar Mitglied war. Das sind alles nur angedeutete Verbindungen, Fragen, ungeklärte Dinge, die während des Prozesses passieren, die vor dem Prozess passiert sind und die nach wie vor komplett ungeklärt sind. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Eisenach, über die Art und Weise, wie der Tatort dort behandelt worden ist. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr, weil ich glaube, ich jetzt gleich kaputt mache mit den ganzen Informationen. Darauf will ich gar nicht groß eingehen. Darüber könnte man nochmal ein kleines extra Referat halten. Wir haben noch nicht über die ganzen anderen ungeklärten Sachen gesprochen. Also welche Rolle, also es ist vollkommen klar, dass es den NSU, so wie er ungefähr beschrieben werden kann, so nicht gegeben hätte, ohne Unterstützung des Staates. Also der Thüringer Heimatschutz ist aufgebaut worden über V-Leute, Informanten. Der wichtigste und berühmteste ist der thüringische Giga V-Mann Tino Brandt. Der war der Führer damals in Thüringen, hat den Thüringer Heimatschutz aufgebaut mit Geldern des Verfassungsschutzes. Der hat im Laufe dieser Jahre, relativ kurze Zeit, 200.000 Mark bekommen und hat daraus quasi die Thüringer Szene aufgebaut, hat diesen Dachverband Thüringer Heimatschutz gegründet. Und ohne Tino Brandt, ohne Verfassungsschutz hätte es den THS nicht gegeben und infolgedessen auch den NSU, so wie wir ihn kennengelernt haben. Ich kann jetzt auch nicht auf die Ermittlungspannen, weil es gibt beides. Es gibt auf jeden Fall eine Beteiligung des Staates am Aufbau dieser ganzen Szene, auch an der am Gewährenlassen des Netzwerkes, aber es gibt auf der anderen Seite auch unfassbare Dämlichkeiten, die passiert sind, die man sich nicht erklären kann, wo man sich auch fragt, steckt dahinter nicht letztlich auch System? Ganz wichtig wäre mir jetzt noch, und ich denke, ich komme dann auch mal zum Schluss, vielleicht können wir Dinge auch noch in Fragerunden oder in der Diskussion erklären. Mein ganz persönlicher, aber auch unser, jetzt meine ich NSU Watch oder auch die Stiftung, unser Beweggrund, das alles zu machen und uns damit zu beschäftigen, ist strictly Opferperspektive. Zu fragen, was ist da geschehen in den Jahren? Denn darüber habe ich jetzt auch noch überhaupt nicht gesprochen. Wir wissen, dass die Ermittlungen der Polizei aus systematischen Gründen und auch aus institutionellem Rassismus heraus immer konsequent in die falsche Richtung gegangen sind, immer das unmittelbare Umfeld der Betroffenen untersucht hat, unter Druck gesetzt hat. Die Geschichte von der Familie Šimšek. Enver Šimšek, also an der, da lässt sich das ganz gut verdeutlichen. Enver Šimšek ist das mutmaßlich erste Mordopfer des NSU gewesen. Und diese Familie, das sind natürlich diejenigen, die am allerlängsten, weil es der mutmaßlich erste Mord war, die am allerlängsten unter den Ermittlungen der Polizei gelitten haben. Die Polizei hat kein einziges Klischee ausgelassen, womit sie diese Familie nicht taktiert hätte. Alles. Steuerhinterziehung, Schutzgelderpressung, türkische Mafia, Blumenmafia, Enver Šimšek hat Blumen verkauft, Spielsucht, Spielmafia, alles ist abgefragt worden. Seiner Frau, seiner Ehefrau ist ein Bild gezeigt worden von einer blonden Frau mit zwei Kindern. Es wurde gesagt, oh, das ist übrigens die Geliebte deines Mannes. Und der hatte auch zwei Kinder. Diese Geschichte ist erstunken und erlogen. Damit wollten sie quasi aus ihrer eigenen Erklärung heraus Frau Šimšek dazu bringen, dass sie endlich zugibt, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Ne, weil diese Mordermittler, die haben ja das große Mantra, 95% der Morde finden im sozialen Nahumfeld statt. Und genau so arbeiten sie dann auch. Das ist Rechte gewesen sein könnten, ist im Grunde nie in Erwägung gezogen worden, obwohl die Betroffenen mehr als einmal, und zwar nicht nur die Šimšek, sondern auch andere, gesagt haben, das muss ein Ausländerhasser gewesen sein, der uns umbringen will. Dem ist nie nachgegangen worden. Dem ist auch nicht nach der Nagelbombe 2004, 9. Juni in der Kolbstraße in Köln nachgegangen worden, obwohl es dafür Präzedenzfälle gibt. Es ist stattdessen der These nachgegangen worden, dass der Betroffene oder Hauptbetroffene, die ganze Kolbstraße war verwüstet, aber die Bombe ist vor einem Friseursalon explodiert und den Betreiber dieses Friseursalons ist tatsächlich unterstellt worden, sie hätten mit dieser Nagelbombe Versicherungsbetrug begehen wollen. Jetzt frage ich aber wirklich, also ich meine, eines der Opfer, die ausgesagt haben, Anfang 2014 oder war das letztes Jahr, ich komme schon total durcheinander, das war wirklich auch tief bewegend, die 23 Betroffenen von diesem Bombenanschlag, eine Bombe mit 710 cm langen Zimmermannsnägeln, die eine Wucht hatte, dass die Nägel über die Häuser in die Gärten hinten geflogen sind, zum Teil. Ein junger Mann, der wirklich am allernächsten an der Bombe stand und dem aus dessen Körper irgendwie 9 solcher Zimmermannsnägel herausoperiert worden sind und der eben geschildert hat, dass als er in Halbnarkose seine Beine angeschaut hat, er gedacht hat, er ist im Körperwelt. Alles offen war, alles zerrissen war, alles offengelegt werden musste bei der Operation und so weiter. Und der hat gesagt, ja Leute, eine Nagelbombe ist doch selbsterklärend. Wer eine Nagelbombe zur Explosion bringt, will möglichst viele Menschen umbringen oder zumindest verletzen. Das ist vollkommen klar. Eine andere Erklärung gibt es ja nicht. Versicherungsbetrug mit einer Nagelbombe ist sowas Hirnrissiges, das kann sich wirklich nur ein rassistischer Ermittler einfallen lassen. Und diese ganzen Hintergründe, zu wissen, dass die Leute über Jahre traktiert worden sind, auch noch 2 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag ist der Friseur abgehört worden von der Polizei, weil sie immer noch gewartet haben, wann verplappert er sich endlich? Wann nimmt er endlich Kontakt auf zu den Leuten aus der organisierten Kriminalität, zur Türkenmafia oder weiß der Kuckuck zu wem? 2 Jahre nach Michel Kiesewetters Ermordung, also auf dieser Theresienwiese waren Schausteller. Also da wurde gerade so ein Frühlingsfest oder sowas aufgebaut, ein Fahrgeschäft mit allem drum und dran. Und unter diesen Schaustellern waren auch einige Roma-Familien. Das war es natürlich für die Ermittler. Ganz klar, Roma, weil die müssen damit zu tun haben. Und noch 2 Jahre danach sind mehrere deutsche Polizeibeamte nach Belgrad geflogen, um einen der damals verdächtigten Roma-Männer mit einem Lügendetektor zu traktieren. Und in den Akten steht, müsste ich jetzt noch finden, einen Moment. Moment. Das ist schon sehr aufschlussreich, deswegen so, hier ist es. In den Akten, also es sind jetzt offizielle Akten, deutscher Ermittler steht also drin, der ist da mit diesem Lügendetektor traktiert worden und es hat kein Ergebnis gehabt, war also negativ. Es hat also keine Lüge nachweisbar. Und dann steht in den Akten, die Psychologen, also die damals in Serbien da dran beteiligten Psychologen, die Psychologen betonten, dass es sich bei diesem Mann um einen typischen Vertreter seiner Ethnie handle, das heißt, die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation darstellt. Und so weiter und so weiter. Solche Geschichten gibt es wahnsinnig viele. Ich möchte euch also wirklich diese 2 Perlen, möchte ich mal sagen, vortragen. Es gibt eine operative Fallanalyse des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, in der quasi, also da wurden die Ermittlungsergebnisse zusammengefasst und es wurde versucht, Schlüsse zu ziehen daraus, was man inzwischen über diese Mordserie weiß. Und die Herrschaften wurden zu folgender Einschätzung. Januar 2007, Landeskriminalamt, operative Fallanalyse. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Und das schreiben deutsche Beamte im Land der Täter, schreiben allen Ernstes, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist. Also das sind schon echt Meisterleistungen, die aber auch nur Schlaglichter sind auf ein generelles Rassismusproblem. Und ich würde euch gerne, deswegen sucht hier auch die ganze Zeit der Beamer vor sich hin. Also was er meint ist, dass diese Merkwürdigkeit passiert ist. Es hat diesen Nagelbombenanschlag gegeben, ja, der, wie der Betroffene sagt, durchaus selbsterklärend ist. Also es gibt ja auch den Präzedenzfall von Nagelbombenanschlägen in London, David Copeland, Haymarket, Anschläge und so weiter. Also es ist jetzt nicht der erste Nagelbombenanschlag in Europa mit einem rechten rassistischen Hintergrund. Und Stunden, also die erste Meldung war, ein Terroranschlag hat in der Kolbstraße stattgefunden und auf Intervention vom damaligen Bundesinnenminister Otto Schily ist dieser Terror rausgenommen worden. Und es ist gesagt worden, es hat einen Anschlag gegeben, mutmaßlich aus dem OK-Milieu oder sonst irgendwas. Also es hat hier ein Bundespolitiker aktiv eingegriffen in diese Geschichte, um zu verhindern, dass irgendwie etwas wie Terrorangst entsteht. Und wenn man sich die Daten anschaut, das war 2004, da kam dann irgendeine Meisterschaft, eine Fußballmeisterschaft, helft mir, also ich habe die Europameisterschaft kam und um die nicht zu gefährden, sollte also auf keinen Fall irgendeine Art von Terrorangst oder sowas entstehen. Das muss man sich vorstellen, was da wirklich den Bundesinnenminister damals dazu veranlasst, da reinzugehen. Aber natürlich ist auch die Frage, warum hat er das gemacht? Er hätte ja genauso gut sagen können, was juckt's mich. Aber hat er nicht gemacht. Aber ich will nicht nur die ganze Zeit auf die Polizei zeigen, auf den Verfassungsschutz, sondern es ist auch wichtig, sich zu fragen, was hat denn der Rest der Gesellschaft gemacht? Hat denn sonst irgendjemand mal gefragt? Hat irgendjemand aus den Medien mal gefragt, ist das nicht eine komische Mordserie? Haben Leute wie ich, die von sich behaupten, sie seien kritische Medienrezipienten, haben wir irgendwann, Antifa-Leute, mal das Gefühl gehabt, an dieser Serie kann doch irgendwas nicht stimmen. Ich sehe mich noch beim Zahnarzt sitzen und irgend so eine reißerische Sternreportage über die rätselhaften Dönermorde zu lesen und bei mir zu denken, ja Donnerwetter, die gehen ja ganz schön zur Sache so oder irgendwas. Aber ich bin natürlich auch selber nicht drauf gekommen. Aber auch, als die Morde immer dringlicher, also als die Anzahl der Morde, die Eindeutigkeit der Opfer immer deutlicher wurde, gab es, also nach der Ermordung von Halit Yozgat, die habe ich schon erwähnt, das sind diese zwei Morde, die unmittelbar in zwei Tagen nacheinander stattgefunden haben. Mehmet Kubaschik in Dortmund in seinem Kiosk erschossen und Halit Yozgat, also 4. April 2006, vor 10 Jahren, in Kürze, und 6. April 2006 Halit Yozgat in Kassel. Die liegen sehr nah beieinander, dazu kann man auch mal nochmal eine Geschichte zur Nazi-Szene erzählen, führt alles viel zu weit. Und kurz danach hat es folgende Demonstration gegeben, die wir uns jetzt nochmal anschauen. Oh, was haben wir jetzt falsch gemacht? Yavrularını ağlamasın. Hainlerin kardeşmiş yuvarıyla kalitler vermiştir. Başka dövmesin. Sizlere hepinizden çok teşekkür ederim. Hepinizden yürekten sevmiyorum. Rahmetli Halit Yozgat'ın babası İsmail Yozgat. Jetzt erfolgt die Übersetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, mein 21-jähriger Sohn, Halit Yozgat, war Betreiber eines Internetcafés. Er wurde am 6. April 2006, genau heute vor einem Monat, mit 2 Kopfschüssen an seinem Arbeitsplatz erschossen. Ich hatte mir gewünscht, sie alle an seiner Hochzeit begrüßen zu dürfen. Jedoch hat das Schicksal es anders bestimmt, zum Leidwesen unserer. Es soll keinem weiteren unschuldigen Menschen mehr auf diese Art und Weise das Leben genommen werden, weil das Geschehene nicht mehr rückgängig machen kann. Seit September 2000 bis 6. April 2006 wurden 9 selbstständige Kleinunternehmer mit derselben Tatwaffe ermordet. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach 9 Morden mit Hochdruck ermittelt? Warum? Sagen Sie es mir bitte. Sehr geehrtes Innenministerium, Öffnen Sie Ihre Augen, um die bittere Realität zu sehen. Hören Sie die Trauer der Angehörigen. Versuchen Sie, sich in unsere Lage zu versetzen. Versuchen Sie, ein wenig nachzuvollziehen, was der Verlust des eigenen Kindes, der Blüte des Lebens für mich und meine Familie bedeutet. Erst wenn Sie das tun, können Sie verstehen, in welcher einer verzweifelten Lage wir uns befinden. Wir trauern um unseren Sohn und möchten nicht, dass andere nach dieser Tat auch trauern müssen. Es soll keine gefährlichen Schüsse mehr fallen. Sorgen Sie dafür. Wir danken für Ihr Vertrauen. Öncelikle hepiniz buraya toplandığımız için size teşekkür ederiz. Bugünkü acı günümüzde bizimle burada bugünü paylaşıyorsunuz. Ben doğumu 2000 yılında kaybettim. Herkes üstümüze geldi. Siz öldürdünüz dediler. Ailemizi suçladılar. Şimdi kim suçlanıyor? Nerede bunlar? Artık görün. Kaç çocuk daha babası lazım ki bunların bulunması için? Artık gözünüzü açın. Lütfen size diyorum, yalvarıyorum, herkes yüzünü atsın. Görenler lütfen polise başvursun. Muhakkak görenler bunları. Muhakkak. Hiç mi içiniz acımıyor? Teşekkür ederim. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe die ganzen Schmerzen erlebt. Und als erstes wurde unsere ganze Familie beschuldigt. Wer wird denn jetzt beschuldigt? Wir rufen Sie auf. Bitte gucken Sie sich mal um. Wie viele Opfer gestorben sind? Wie viele sollen denn noch sterben, damit die Täter gefasst werden? Endlich sollen die bitte gefasst werden. Und die Zeugen, die etwas gesehen haben, bitte zu der Polizei, bitte hilft uns doch. Danke. Das ist der Film, ganz kurz dazu. Also der ältere Herr, den man ganz am Anfang sieht, ist der Vater von Halit Yozgat, Ismail Yozgat, der übrigens auch als Zeuge vor Gericht, das ist so der Wahnsinn, dass da, das war so irre, den zu hören, ihn und seine Frau im Gerichtssaal als Zeugen. Er spricht hier als allererster, dann sieht man vor diesem Eingang, wo die Rosen hingesteckt werden, das ist dann wiederum nicht in Kassel, also diese erste Sequenz ist in Kassel, das andere ist in Dortmund, das ist der Kiosk von Mehmet Kubaschik gewesen und das ist seine Frau Elif und die Tochter Gamze, die sieht man auch einmal mit dem Bild ihres Vaters im Bild und am Schluss, das ist eben Semiha Şimşek, die übrigens auch ein sehr ergreifendes Buch geschrieben hat, Schmerzliche Heimat, wer sich genau auch diesen Irrsinn mal sich da reinfühlen will, der kann dieses Buch lesen oder, was ich euch auch empfehlen kann, am 4. jetzt am Jahrestag im Grunde der Ermordung von Mehmet Kubaschik kommt einer dieser drei Teile von dieser unsäglichen Serie mitten in Deutschland NSU, wo gestern der erste Teil lief, die zwei Teile über die Täter und die Ermittler sind totaler Schrott, aber der Film über die Opfer ist wirklich richtig toll. Und der orientiert sich an dem Buch von Semiha Şimşek. Also wenn ihr Zeit habt, den würde ich mir tatsächlich anschauen, weil der einem klar macht, was das für ein Wahnsinn war, unter dem die Verwandten der Ermordeten gelitten haben. Und diese Demonstrationen, das war ein Monat, sagt ja Herr Yozgat auch, ein Monat nach der Ermordung von Halit Yozgat, diese Demonstrationen, und man sieht auch, es ist überwiegend migrantische Leute sind das, die da demonstrieren, aus der wahrscheinlich überwiegend türkischen Community, nur ganz wenige, was weiß ich, wie man sie nennen will, biodeutsche Leute, die das unterstützt haben, aber ansonsten ist es nicht wahrgenommen worden. Denn das waren große Demonstrationen, in Kassel waren das 2000 Leute. Und ich finde, man kann aus diesem Film heraussehen oder herausspüren, wie verzweifelt die Angehörigen der Opfer gewesen sind, weil sie das Gefühl hatten, niemand hört uns, niemand glaubt uns, niemand nimmt uns ernst und vor allen Dingen, niemand unterstützt uns. Und man kann sich tatsächlich fragen, ob der NSU genau so eine Situation herbeiführen wollte. Die Verzweiflung, die Verunsicherung der Menschen, die Rufe, liebes Innenministerium, helft uns, Polizei, helft uns. Das sind Hilfe, das ist Verzweiflung. Und am Rande bemerkt er, NSU ist genauso vorgegangen, wie es in den rechtsterroristischen Handbüchern drinsteht, in den Turner Diaries, in Max Hammers Field Manual, Bildezellen, macht Banküberfälle zum Selbstunterhalt. Ermordet Ausländer, andere, ermordet die anderen, die nicht Weißen, macht keine Bekennerschreiben, damit die Verunsicherung, wo kommt der Terror her, die Leute zum Wahnsinn treibt. Und ich finde, dass man das hier ein bisschen auch rausspürt. Und das ist übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich klar zu machen, dass der NSU und sein Netzwerk, die Leute, die damit zu tun haben, die das unterstützt haben, die das gebilligt haben, das sind Leute, die zum Mord bereit sind, die sich entschieden haben, die einen Rassenkrieg vom Zaun brechen wollen, die bereit sind dafür, Leute auf diese Art und Weise umzubringen. Das sage ich deshalb so deutlich, weil es ganz, ganz viele Verschwörungstheorien gibt, die besagen, der NSU war eine reine Erfindung des Verfassungsschutzes. Das sind nur Marionetten gewesen. Wer das sagt, entmündigt die Nazis komplett, sagt, die sind gar nicht so gefährlich, wenn der Staat sie nicht aufgehetzt hätte, für ungefähr. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber mir ist es jetzt wirklich auch nochmal darum gegangen, klarzumachen, dass das die Perspektive ist, die wir einnehmen müssen, wenn wir uns in dieses Geschehen einfühlen wollen. Und es ist auch ein Auftrag. Also ich habe jetzt ja doch ein paar Aspekte genannt. Ich habe genannt den institutionellen Rassismus in der Polizei, auch den individuellen Rassismus der jeweiligen Beamtinnen und Beamten. Es gibt diese gesellschaftliche Gleichgültigkeit, das Desinteresse, und ich finde auch, dass die Reaktionen auf das Auffliegen des NSU durchaus eher von Gleichgültigkeit gekennzeichnet sind. Es hat öffentlich kaum große Demonstrationen gegeben oder Empörung oder die Forderung danach, dass Konsequenzen gezogen werden. Und wir haben als dritten ganz wichtigen Komplex den Geheimdienst. Und der Geheimdienst, man kann wirklich sagen, dem Verfassungsschutz konnte im Grunde nichts Besseres passieren als der NSU. Sie haben inzwischen mehr Personal, sie haben mehr Geld, sie haben mehr Kompetenzen und es sind kaum eine Handvoll Leute mussten zurücktreten. Im Gegenteil, die Taz hat das mal nachgerechnet, bei 47 Leuten, unter anderem hier bei Gordian Meyer-Plath in Sachsen, lässt sich nachweisen, dass sie eher aufgestiegen sind, dass sie Karriere gemacht haben. Einer von diesen Leuten, und damit komme ich jetzt wirklich endgültig zum Schluss, ist Klaus-Dieter Fritsche, den erwähne ich deshalb, weil er, glaube ich, für mich einen der Kernsätze in dieser ganzen Auseinandersetzung rausgehauen hat. Klaus-Dieter Fritsche war zur Zeit des mordenden NSU Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hat sich da hervorgetan, vor allen Dingen durch eine vollkommene Fehleinschätzung der damals untergetauchten drei Leute. Und der hat sich im NSU-Untersuchungsausschuss wahnsinnig aufgeführt, hat irgendwie gesagt, das sei eine Unverschämtheit, wie hier Behörden verunglimpft werden in dieser ganzen Auseinandersetzung und so weiter. Und er hat den unsterblichen Satz gesagt: Es dürfen keine Staatsgeheimnisse ans Licht kommen, die Regierungshandeln unterminieren. Und da steckt im Grunde die ganze Tragik, unsere Tragik drin. Also da, wenn ich uns jetzt mal kurz als Bürgerinnen und Bürger dieses Staates ansprechen darf, es wird von uns erwartet, dass wir diese Grauzone, diese unkontrollierbare Grauzone akzeptieren, dass wir nicht wissen wollen, was da drin passiert, sondern dass wir darauf vertrauen, dass diese Behörden das Richtige tun. Wir wissen es einfach und wir wissen es nicht erst seit dem NSU, dass diese Behörden nicht das Richtige tun, sondern dass es Verstrickte sind, dass sie Szenen erst aufbauen, die dann morden. Und diese ganzen Aussagen von Herrn Fritsche haben ihm auch nicht geschadet. Er ist in seinem Fach eigentlich das geworden, mehr kann der nicht mehr werden. Der ist inzwischen im Rang eines Staatssekretärs, Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, eben der Kanzlerin, die gesagt hat am 23. Februar 2012, es wird eine lückenlose Aufklärung geben. Wie das funktionieren kann, die zwei Tatsachen, das bleibt offen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist auch die Herausforderung an uns, dass wir uns das nicht nur reinziehen, nicht nur diese wahnsinnige Fülle an Stoff irgendwie staunend betrachten, sondern dass wir dann einfach auch Konsequenzen ziehen. Und eine der Konsequenzen muss auf jeden Fall sein, dass es nie wieder zu so einer Isolierung einer bestimmten betroffenen Gruppe kommt, und das andere, dass wir dringend etwas gegen den Verfassungsschutz unternehmen müssen. Vielen herzlichen Dank für eure unermüdliche Aufmerksamkeit. war's. Diese Woche mit einem Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. In den nächsten Wochen werden wir Mitschnitte hören aus Jena. Und zwar fand da dieses Wochenende, in dieser Woche, die Werkstatt statt. Das ist das jährliche Festival sozusagen der Junggemeinde in Jena, also der Ort, der auch schon in den 90ern von den Neonazis angegriffen wurde, eben auch vom NSU-Umfeld, ja, und der heute eben auch weiterhin ein linker Ort ist, in Jena. Und bei dieser Werkstatt fanden auch inhaltliche Veranstaltungen statt, die wurden mitgeschnitten, und ja, ab der nächsten Woche werden diese Aufnahmen also hier zu hören sein. Ja, bis dahin.